Das Institut für Wiedervereinigung des Vaterlandes veröffentlichte am 25. März ein Weißbuch, in dem entlarvt wurde, dass die südkoreanische Armee als ein undisziplinierter Haufen durch die landesverräterische Ex-Präsidentin Park Geun-hye noch korrupter geworden ist. Die südkoreanische Armee, so hieß es im Weißbuch, ist eine kriegsmüde Marionettenarmee, ein undisziplinierter Haufen, der der Verdorbenen, der vom Nutte ähnlich ist, und ein großes Mafia-Kollektiv, das durch den korrupten Nachkommen vom Reformdiktator erzogen wurde. Das ganze Südkorea ist in eine Ausstellung der Schrottwaffen, wie in USA verwandelt wurden, und die Armee wird als ein Konzentrationslager ohne Gitter und als ein Platz der genehmigten Menschenrechtsverletzung angeprangert. Anstatt aus dem Ende der Landesverräterin Park Geun-hye, die nach extremen Provokationen und Kriegsübungen gegen den Norden verrückt war und schließlich vom Volk hart verurteilt wurde, eine Lehre zu ziehen, beteuern die südkoreanischen Militärs, wie der Verteidigungsminister Han Min-gu, jetzt noch skrupellos eine Vergeltung und ihren Willen zum Krieg und treiben Kriegshetze. Wenn ein Krieg ausbricht, werden sich die Gewehre der südkoreanischen Soldaten zuerst auf die korrupte und unfähige Bande um Park Geun-hye, einschließlich Han Min-gus, richten.